Stadtwege glatt wie Eis. Schnee bedeckt die ganze Stadt. Frauen, Männer frieren leis. Kalte Finger an den Lenker. Finster ist die Morgenzeit. Radeln durch den kalten Winter. Weihnacht kommt bald schon in Sicht. Zu Haus, wo die Wärme bleibt. Aus Pendlern wird's dort gemütlich. Alle spüren kein Eis, kein Leid. Denn das Herz ist dort glühend wonnig. Durch die Kälte kämpfen voran. Leuchtet Stern an finster Nacht. Weihnacht feiern Frau und Mann. Zu Hause warm wird's doch gemacht. Deckt so wunderschön. Finster scheint es ohne Trost. Doch daheim, da leuchtet's hell. Zu Haus, wo die Wärme bleibt. Aus Pendlern wird's dort gemütlich. Alle spüren kein Eis, kein Leid. Denn das Herz ist dort glühend wonnig. Durch die Kälte kämpfend voran, leuchtet Stern auf finster Nacht. Weihnacht feiern Frau und Mann, zu Hause warm wird's doch gemacht.